Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Alfred Kinsey war Zoologe und hat sich erstmal mit der Gallwespe beschäftigt. Später hat er sich für eine andere Spezies interessiert, für die Menschen und ihr Sexualverhalten. Justina Schreiber erzählt die Geschichte eines Mannes, dessen Studien die Gemüter erregten. In 11% der Ehen dauert das Vorspiel nicht länger als 3 Minuten. So steht es im Kinsey-Report, 2. Teil. Frauen erleben durchschnittlich 3 bis 4 Mal jährlich im Schlaf einen Orgasmus. Ein Drittel aller Amerikanerinnen hat vor der Ehe mit bis zu 5 verschiedenen Partnern Geschlechtsverkehr. Sodom und Gomorra. Amerika drehte durch, als Alfred Kinsey zusammen mit 3 Co-Autoren am 14. September 1953 das Buch Sexual Behavior in the Human Female, das sexuelle Verhalten der Frau, veröffentlichte. Das Buch ging der damaligen Öffentlichkeit zu weit, so muss man das, glaube ich, aus heutiger Sicht sagen. Meint die Soziologin Silja Mathiesen. Sie arbeitet am Institut für Sexualforschung des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Das Time Magazine warnte, die Forschungsergebnisse des Zoologen Alfred Kinsey hätten die Sprengkraft einer Atombombe. Andere Zeitschriften weigerten sich, die Publikation überhaupt zu erwähnen. Nicht nur konservative Bürger und Gruppierungen liefen Sturm. Weil darin Dinge standen, die noch nie jemand so gesagt hatte, und zwar empirisch wissenschaftlich fundiert, wie zum Beispiel, dass Frauen auch Interesse an Sex haben, dass Frauen sich auch selbst befriedigen, dass Frauen auch fremdgehen. Die statistischen Analysen, die auf Sexualberichten von knapp 8000 Frauen beruhten, brachen ein großes Tabu. Sie stellten das Image der keuschen weißen Amerikanerin in Frage. Die Erkenntnisse zum sexuellen Verhalten des Mannes, die Kinsey 5 Jahre früher, also 1948, veröffentlicht hatte, schluckte man etwas leichter. Dass homosexuelle Kontakte unter Amerikanern relativ häufig vorkommen, überraschte selbst Kinsey. 2 von 5 Männern gaben an, mindestens einmal mit einem gleichgeschlechtlichen Partner einen Orgasmus erlebt zu haben. Letztlich rüttelte der Männerreport weniger an den Grundfesten des patriarchalen Amerika als Kinseys 2. Bericht, der den Frauen eigene sexuelle Bedürfnisse attestierte. Offensichtlich war die Zeit für das sexuelle Verhalten der Frauen noch nicht ganz reif. Ein Viertel der Frauen wusste von Seitensprüngen zu berichten. Jede 2. war nicht als Jungfrau vor den Altar getreten. Das konnte und durfte einfach nicht wahr sein. Dass es vorehelichen Sex gibt, dass es außerehelichen Sex gibt, also ganz viele Dinge, die heute nicht mehr so sensationell scheinen, aber die damals eben alle versteckt im Verborgenen mit zum Teil massiven Schuldgefühlen und schlechtem Gewissen gemacht wurden. Der Zoologe Alfred Kinsey brachte alles ans Licht. Wie machen es die menschlichen Weibchen und Männchen? Untersuchungen am Homo sapiens gestalten sich schwieriger als Forschungen an Schmetterlingen oder Bienen. Aber es braucht hier wie dort einen nüchternen Blick, erklärt der Insektenkundler Stefan Schmidt. Das zeichnet da eigentlich einen Wissenschaftler aus, dass er jedes Problem annimmt, dass das unabhängig ist von dem Inhalt. Also ob das jetzt irgendwie Humanethologie ist oder Gallwespen, das sind wissenschaftliche Probleme und die müssen dann mit den richtigen Methoden angegangen werden und gelöst werden. Alfred Kinsey verstand sich als Naturforscher. Gegen den Willen seines rigiden, puritanisch denkenden Vaters hatte er 1914 ein Biologiestudium aufgenommen und sich auf Insektenkunde spezialisiert. Bevor er sich dem Sexualverhalten sprechender Zweibeiner zuwandte, widmete er der Spezies der Gallwespen viel Zeit. Kinsey wählte ein eher ungewöhnliches Forschungsgebiet der Entomologie, erklärt Stefan Schmidt. 90% der Taxonomen oder der Entomologen, der Insektenforscher, beschäftigen sich mit attraktiven großen Insekten, wie zum Beispiel mit Käfern oder mit Schmetterlingen, die gespannt werden und dann sehr hübsch anzusehen sind. Gallwespen sind im Prinzip das genaue Gegenteil. Sie sind relativ klein, sie sind sehr unscheinbar. Das heißt, es ist nicht das Äußere, was ihn so interessiert hat, oder dieses Bunte und Auffällige, sondern eher so etwas, was im Verborgenen liegt, das Kryptische. Schon früh lernte er, sich alleine zu beschäftigen. Alfred Charles Kinsey, der am 23. Juni 1894 in Hoboken, New Jersey, zur Welt kommt, ist ein kränkliches Kind. Seine Eltern, streng religiöse Methodisten, lassen ihn immer wieder wochenlang das Bett hüten. Aus Unwissenheit, aber auch, weil das Geld für eine medizinische Behandlung fehlt. Was für eine Befreiung, als er entdeckt, dass es ihm trotz seiner Herzschwäche gut tut, in der Natur herumzustreifen. Der schüchterne Junge, der gerne Klavier spielt, schließt sich den Pfadfindern an und klettert im Laufe der Jahre in der Rangliste der Scouts bis ganz nach oben. In der Wildnis campen, kochen, jagen, Jüngere anleiten, erste Hilfe leisten, Flora und Fauna beobachten, Anführer sein. Es ist auch seine extreme Konzentrationsfähigkeit, die Kinsey zu Höchstleistungen verhilft. Man kann schon sehen, dass er eben ganz früh schon die Fähigkeit bewiesen hat, dass er sich sehr sachlich und auf einem wissenschaftlich sehr anspruchsvollen Niveau mit so einem Thema auseinandersetzen kann. Für seine Promotion an der Harvard-Universität wandert Kinsey 3 Jahre lang in Khaki-Uniform durch Nordamerika, um Gallwespen zu sammeln. Allein das Naturkundemuseum in New York besitzt 5 Millionen Gallwespen, die Alfred Kinsey gesammelt hat. Und keine gleich der anderen. Ob es sich um Flügelformen oder sexuelle Verhaltensweisen handelt, in der Natur herrscht Vielfalt, wohin ein Biologe auch blickt. Er hat nicht nur mit den präparierten, toten Insekten gearbeitet unter dem Mikroskop, sondern er hat eben auch die Lebensweise untersucht. Also er war so ein richtiger Forscher. Nicht nur ein Sammler. Wobei ihm das Sammeln, hier wie dort, früher wie später, die unerlässliche Grundlage für seine Forschung lieferte. Ohne dass zigtausende Menschen mitwirkten und ihr Geschlechtsleben offenbarten, wären Kinseys Sexreporte, sein epochales Grundlagenwerk, nicht möglich gewesen. Er selbst betonte es ein ums andere Mal. Akademiker erleben 3-mal häufiger nächtliche Samenergüsse als Männer niedrigerer Bildungsschichten. Sexuelle Kontakte mit Tieren dagegen fanden sich fast nur bei der pubertierenden männlichen Landjugend. So stand es im ersten Report. Es gibt, was es gibt. So, menschliche Sexualität ist natürlich. Das war sein großes Credo. Und das, was Menschen machen, das dürfen die auch machen. Kinsey diktierte es seinen Studenten förmlich in den College-Block. Enthaltsamkeit zu predigen, ist keine Antwort auf drängende Fragen. Schlimmer noch, normative Maßgaben lassen individuelles Verhalten schnell als Abweichung erscheinen. Es ist ein Wunsch der Studenten an der Indiana-Universität in Bloomington. 1938 bietet der Biologieprofessor erstmals einen Ehevorbereitungskurs an. Er klärt die jungen Paare vollkommen sachlich auf. Sie haben keine Ahnung, wie eine Schwangerschaft entsteht, geschweige denn, wie sich der Beischlaf für beide Beteiligten befriedigend gestalten lässt. Professor Kinsey, den alle abgekürzt nur Proc nennen, muss an die Probleme denken, die er und Clara, seine Frau, anfangs im Bett miteinander hatten. Damals gab es sehr, sehr wenig Informationen zur Sexualität und eigentlich überhaupt gar kein allgemeines Wissen darüber, wer eigentlich im Sexuellen was, wann, wie, mit wem macht. Sondern die großen Richtlinien für das Sexualverhalten kamen aus dem Bereich der Moral und aus der Religion. Und darüber hinaus gab es wenig bis gar nichts. Und Kinsey war derjenige, der als allererstes Menschen befragt hat und der dann damals schon zu seiner Zeit deutlich machen konnte, dass das sexuelle Verhalten von dem, was Moral und Religion vorschreibt, dann doch gewaltig abweicht. Ein gewisser Prozentsatz älterer Männer höherer Schichten strebt gezielt außereheliche Kontakte an, nicht selten ermuntert von der eigenen Gattin. Ein anderes Ergebnis der Befragungen: Frauen wiederum zögern oft oder müssen aufgefordert werden, bevor sie die männlichen Genitalien berühren. Studenten, die bei ihm Rat suchen, liefern die ersten Sexprotokolle. Als ihn der Universitätspräsident bittet, sich fachlich zu entscheiden, wählt der Insektenkundler die Lehre von den menschlichen Verhaltensweisen. Er schart ein kleines Team um sich. Die Kompetenz der Nachwuchswissenschaftler: keinerlei Berührungsängste. Das Ziel? Eine Querschnittsanalyse des amerikanischen Sexualverhaltens. Um repräsentative Aussagen treffen zu können, sollen Stichproben aus 200 verschiedenen sozialen Milieus gezogen werden. Wann waren Sie zum ersten Mal sexuell erregt, wollen die Männer wissen. Wie oft onanieren Sie? Benutzen Sie Pornografie? Was erleben Sie beim Orgasmus? Alfred Kinsey führte im Laufe der nächsten 15 Jahre viele der insgesamt fast 20.000 Befragungen selbst durch. Nur der junge Gefängnispsychologe Wardell B. Pomeroy kam auf eine ähnlich hohe Anzahl von Interviews. Wortwahl und Körperhaltung der Forscher konnten über den Wahrheitsgehalt der Aussagen entscheiden. Kinsey, der Senior Interviewer, schulte die Kollegen umso gründlicher. Er war, glaube ich, tatsächlich eine herausragende Persönlichkeit, ohne die es vielleicht auch sonst niemand in dieser Zeit gemacht hätte. Ein Sexforscher darf nicht erschrecken oder erröten, wenn er von Details wie Pädophilie oder sadomasochistischen Praktiken erfährt, forderte Kinsey. Er sollte das Verhalten seiner Forschungsobjekte weder kritisieren noch ändern wollen. Der geltende Moralkodex muss ihm egal sein. Er hat nur wertneutral zu konstatieren: Das alles gibt es. Bloomington ist ein beschauliches Städtchen im Mittleren Westen. Hier lebte Prock mit seiner Frau Clara, einer Chemikerin, und den drei Kindern in einem Haus im Tudor-Revival-Stil. Im üppig blühenden Garten züchtete er alle Arten von Blumen, bis auf die, die sein Vater daheim einst angepflanzt hatte. Als der 44-jährige Zoologe seine Sexforschungen startete, musste er sich in rauere Gefilde begeben, in Schwulenbars und Bordelle, in Gefängnisse und Vorstadthotels. Er musste Klinken putzen und sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Also es war auf jeden Fall ein radikaler Wechsel in seiner Tätigkeit, und von daher kann man schon sagen, dass das eher selten zu beobachten ist und eher ungewöhnlich ist, dass jemand wissenschaftlich so einen Umschwung macht. Kinsey ist rastlos unterwegs mit Clyde Martin, Paul Gabbert oder Wardell Pomeroy. Land auf, Land ab befragen sie die Menschen, welche Stellungen sie beim Geschlechtsverkehr bevorzugen und ob sie multiple Orgasmen kennen. Die größte Hürde ist, Männer und Frauen überhaupt für vertrauliche Gespräche zu gewinnen. Die Sexualwissenschaftlerin Silja Mathisen. Es war überhaupt kein Spaziergang, sowohl diese Studie durchzuführen und es tatsächlich in der Universität und dann in den Gesellschaften, die er besucht hat, wo er Vorträge gehalten hat, um auf seine Studien hinzuweisen und dann Menschen zu befragen, überhaupt erstmal zu erklären, was er machen wollte, und dafür Zustimmung zu finden. Und es ist dann am Ende auch gekippt. Lange läuft die Sache trotz erheblicher Widerstände gut. Die Rockefeller Foundation übernimmt die Finanzierung. Und Kinsey kann 1947 in Bloomington das Institute for Sex Research gründen, das bis heute das gesammelte Material bewahrt. Hier lagern 18.216 verschlüsselte Gesprächsprotokolle, darunter vermutlich auch die einiger berühmter Männer. Tausende Filmrollen, die Menschen beim Sex zeigen, unter anderem Kinseys Frau Clara. 80.000 einschlägige Bücher und Schriften sowie 7.000 Werke der bildenden Kunst, Pornografisches und Kurioses. 1948 erscheint der erste Report über das Sexualverhalten des Mannes. Alfred Kinsey wird mit einem Schlag berühmt. Er hat mit seinem ersten Buch, The Sexual Behavior of the Human Male, ja einen ganz, ganz großen, unerwarteten Erfolg gehabt. wollte Kinsey seinem moralinsauren Vater, einem biederen Techniklehrer, etwas beweisen? Sein Biograf James H. Jones meint, dass Prock auch einen privaten Kampf gegen sexuelle Repressionen aller Art führte. Und er wollte ihn gewinnen. Kinsey wollte, dass sich die Gesetze und Sitten der USA lockerten. Als junger Mann litt Kinsey unter schweren Schuldgefühlen, so sein Biograf. Er bestrafte sich für homosexuelle Fantasien mit schmerzhaften Masturbationspraktiken. Es war ein Teufelskreis, aus dem ihm nur die intensive Forschertätigkeit einen Ausweg bot. Und siehe da, die flächendeckenden Befragungen belegten es. Kinseys homoerotische Neigungen waren kein Einzelfall. Die Welt lässt sich nicht in schwarze und weiße Schafe aufteilen, konstatierte der Zoologe in seinem Männerreport. Die sogenannte Kinsey-Skala klassifiziert Personen nach ihrer sexuellen Orientierung. 0 steht für ausschließlich heterosexuell, 6 für ausschließlich homosexuell. Sie ergab, dass fast 50% der Befragten auf Personen beiderlei Geschlechts reagieren. Im Inner Circle der Sexforscher ging es nicht gerade prüde zu. Die aufgeheizte Stimmung in dem Team wird gern thematisiert. So in dem US-amerikanischen Spielfilm über Kinseys Leben mit Liam Neeson in der Hauptrolle und in T.C. Boyles 2005 auf Deutsch veröffentlichtem Roman Dr. Sex. Heutzutage wäre das vollkommen undenkbar, dass Menschen in einem Forscherteam miteinander sexuelle Beziehungen eingehen. Es wäre auch klar, am Arbeitsplatz sowas wie sexueller Missbrauch, weil es ja auch ein hierarchisch strukturiertes Team war, ne? Also so, es ginge gar nicht. Gleichzeitig, glaube ich, kann man sagen, Kinsey war der Meinung, dass es hilfreich ist, wenn ein Sexualwissenschaftler selber sich mit möglichst vielen Aspekten der menschlichen Sexualität gut auskennt, weil er das Gefühl hatte, ein Gegenüber, das du interviewen willst, wird dir nur von Dingen erzählen, von denen es den Eindruck hat, dass du sie auch verstehst oder dem zumindest ein gewisses Verständnis entgegenbringst. Doch wann läuft ein Experiment aus dem Ruder? An welchem Punkt kippt Lust in Schmerz? Wann ist eine Grenze erreicht? Hier und jetzt. Da war sich die Öffentlichkeit einig, als 1953 Kinseys zweiter Report »The Sexual Behavior in the Human Female« erschien. Darin war zu lesen: Frauen fühlen sich vom Anblick männlicher Genitalien eher selten erregt. Auch erklärte fast ein Drittel, den Gedanken an den eigenen Ehemann oder Geliebten nicht als sexuell stimulierend zu erleben. Man diffamierte Kinsey als selbsternannten Messias, der die Menschen insektifizieren wolle. Es hat sehr, sehr viel Kritik gegeben. Ja, wenn es nur moralisch fragwürdige Frauen wie Prostituierte gewesen wären, die das Datenmaterial geliefert hatten. Aber nein, die Sexforscher listeten die Berufe der Probandinnen sorgfältig auf. Fabrikarbeiterin, Geheimdienstagentin, Grundstücksmaklerin, Pensionsleiterin, Polizistin, Rundfunkansagerin, Schulrätin, UN-Delegierte, Werbefachkraft. Auch Kassiererinnen waren dabei. Und Hausfrauen. Die Ehefrauen von Diplomaten, Fluglehrern, Berufsberatern, Metzgern, Psychologen, Personalsachbearbeitern und, und. Auch der zweite Report verkaufte sich für ein Fachbuch unfassbar gut. Doch Kinsey geriet in Verruf, zumal er sich weigerte, dem FBI die homosexuellen Mitarbeiter von Bundesbehörden zu melden. Er hatte ausnahmslos allen Befragten Schutz und Anonymität zugesagt. Die Rockefeller-Stiftung, die seine Forschungen großzügig unterstützt hatte, strich nun ihre Zuwendungen. Der Biologe sah sein Lebenswerk zerstört. Es gibt ganz viele berechtigte und auch total seriöse Kritik an seinen Studien und an seinem Vorgehen und an seinen Stichproben. Etwa weil Kinsey nur Personen interviewt hatte, die letztlich gern über ihr Sexleben sprachen. Verklemmte oder zurückhaltende Menschen waren also eher unterrepräsentiert. Mittlerweile sorgt es vor allem für Empörung, dass die vier Männer auch Kinder lang und breit befragten, sowie recht viele Sexualstraftäter. Aber damals gab es noch keine ethischen Standards, wie sie heute in der Wissenschaft üblich sind. Die Sexualwissenschaftlerin Silja Mathisen findet befremdend, wie stark sich der Pionier ihrer Disziplin auf körperliche Prozesse fokussiert hat. Da gibt es 30 Seiten darüber, was beim weiblichen Orgasmus alles passiert. Und vieles davon ist zutreffend. Und gleichzeitig ist es so ein detailversessener Blick darauf, dass man manchmal das Gefühl hat, er hat den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Es gibt zum Beispiel in all seinen Büchern, glaube ich, kein einziges Kapitel oder auch nur Abschnitt über Liebe. Beziehungen haben ihn wenig interessiert. Trotz allem, Kinsey kann als der hohe Priester der sexuellen Befreiung gelten, wie es sein Biograf James H. Jones formuliert. Mit seinen Forschungen entstigmatisierte er Homosexualität und bereitete den Boden für die Emanzipation der Frau. Er selbst bekam von einem Wandel allerdings nichts mehr mit. Erschöpft und enttäuscht stirbt Alfred Charles Kinsey 1956 im Alter von 62 Jahren an Herzversagen. 3 Jahre nach der Veröffentlichung des Schockers Sexual Behavior in the Human Female. Sein Kollege Wardell Pomeroy schreibt 1972 ein Buch über das Institut für Sexualforschung in Bloomington. Er widmet es dem wissenschaftlichen Geist, für den der erste Direktor, Zitat, sein Leben gab. Alfred Kinsey, der Mann, der Sex erforschte, von Justina Schreiber. Es sprachen Hemmer Michel und Stefan Merki. Ton und Technik Helge Schwarz. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen.